Erster, ein Lied von Ethan, dem Ezrachiten. Zweiter, ich will immer von Gottes Liebe singen. Ich erzähle allen Menschen von deiner Treue. Dritter, du hast gesagt, meine Liebe bleibt für immer. Deine Treue ist so fest wie der Himmel. Vierter, du hast eine Abmachung mit David gemacht. Du hast deinem Diener David ein Versprechen gegeben. Fünfter, deine Kinder werden für immer Könige sein. Ich baue deinen Thron für alle Zeiten. Sechster, der Himmel lobt deine Wunder, Herr. Die Engel loben deine Treue. Siebter, wer im Himmel ist wie der Herr? Keiner von den mächtigen Wesen ist wie Gott. Achter, Gott ist sehr mächtig im Kreis der Heiligen. Alle um ihn herum haben großen Respekt. Neunter, Herr, Gott der Heere, wer ist so stark wie du? Deine Treue ist überall um dich. Zehnter, du bestimmst über das wilde Meer. Wenn die Wellen hochkommen, machst du sie ruhig. Elfter, du hast das Monster Rahab besiegt. Mit deiner Kraft hast du deine Feinde verjagt. Zwölfter, dir gehört der Himmel und die Erde. Du hast die ganze Welt gemacht. Dreizehnter, du hast den Norden und den Süden gemacht. Die Berge Tabor und Hermon freuen sich über dich. Vierzehnter, dein Arm hat viel Kraft. Deine Hand ist stark und hoch erhoben. Fünfzehnter, dein Thron steht auf Gerechtigkeit und Recht. Liebe und Treue sind immer bei dir. Sechzehnter, glücklich ist das Volk, das dich lobt. Sie leben im Licht deiner Gegenwart. Siebzehnter, sie freuen sich den ganzen Tag über deinen Namen. Du machst sie stark und gerecht. Achtzehnter, du bist ihr Stolz und ihre Kraft. Durch deine Güte sind wir erfolgreich. Neunzehnter, unser Schutz gehört dem Herrn. Unser König gehört dem heiligen Gott von Israel. Zwanzigster, früher hast du zu deinen Freunden gesprochen. Du hast gesagt, ich helfe einem starken Mann. 21. Ich habe meinen Diener David gefunden. Ich habe ihn mit heiligem Öl zum König gemacht. 22. Meine Hand wird ihm immer helfen. Mein Arm wird ihn stark machen. 23. Kein Feind wird ihn besiegen. Kein böser Mensch wird ihm schaden. 24. Ich werde seine Feinde vor seinen Augen vernichten. Ich schlage alle, die ihn hassen. 25. Meine Treue und Liebe sind bei ihm. Durch mich wird er sehr mächtig sein. 26. Er wird über das Meer herrschen. Seine Macht reicht bis zu den großen Flüssen. 27. Er wird zu mir sagen, du bist mein Vater. Du bist mein Gott und mein Retter. 28. Ich mache ihn zu meinem ersten Sohn. Er ist der höchste König auf der Erde. 29. Ich werde ihn für immer lieben. Meine Abmachung mit ihm bleibt sicher. 30. Seine Familie wird für immer bleiben. Sein Thron bleibt so lange wie der Himmel. 31. Vielleicht verlassen seine Söhne meine Regeln. Vielleicht folgen sie meinen Gesetzen nicht mehr. 32. Vielleicht missachten sie meine Gebote und gehorchen mir nicht. 33. Dann werde ich sie für ihre Fehler bestrafen. Ich werde sie mit Schlägen bestrafen. 34. Aber ich werde David meine Liebe nicht wegnehmen. Ich werde mein Versprechen nicht brechen. 35. Ich ändere meine Abmachung nicht. Was ich gesagt habe, das bleibt so. 36. Ich habe einmal bei meiner Heiligkeit geschworen. Ich werde David niemals anlügen. 37. Seine Familie wird für immer bleiben. Sein Thron bleibt vor mir wie die Sonne. 38. Er bleibt fest wie der Mond am Himmel. Der Mond ist ein treuer Zeuge. 39. Aber jetzt bist du sehr böse auf deinen König. Du hast ihn weggestoßen und verlassen. 40. Du hast die Abmachung mit deinem Diener weggeworfen. Seine Krone liegt im Schmutz. 41. Du hast alle seine Mauern kaputt gemacht. Seine Festungen sind jetzt Ruinen. 42. Alle Leute, die vorbeikommen, stehlen von ihm. Seine Nachbarn lachen über ihn. 43. Du hast seinen Feinden geholfen. Alle seine Gegner freuen sich jetzt. 44. Sein Schwert schneidet nicht mehr. Du hast ihm im Kampf nicht geholfen. 45. Sein Glanz ist weg. Du hast seinen Thron auf den Boden geworfen. 46. Er ist schon in jungen Jahren alt geworden. Du hast ihn mit Schande bedeckt. 47. Herr, wie lange versteckst du dich noch? Wird dein Zorn immer wie Feuer brennen? 48. Denk daran, wie kurz mein Leben ist. Hast du alle Menschen für nichts gemacht? 49. Welcher Mensch lebt und stirbt nie? Wer kann sich vor dem Tod retten? 50. Herr, wo ist deine alte Liebe? Du hast David doch Treue versprochen. 51. Herr, denk an die Schande deiner Diener. Viele Völker lachen über mich. 52. Deine Feinde beleidigen uns, Herr. Sie lachen über jeden Schritt deines Königs. 53. Gelobt sei der Herr für immer. Amen, Amen.